Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 123 des Gabelbissen Podcasts. Die letzte Folge war ja durchaus eine etwas teurere Folge. Zumindest wenn man relativ oft damit kochen möchte, muss man halt doch ein bisschen tiefer ins Börserl greifen. Denn wir erinnern uns, Safran war oder ist ja nach wie vor das teuerste Gewürz der Welt. Die heutige Folge, so kann ich euch versprechen, die wird einiges preiswerter. Ich darf euch heute wieder einmal kulinarisch in Österreichs Bundeshauptstadt entführen, nämlich nach Wien. Denn da möchte ich euch ein ganz, ganz klassisches Gericht der Wiener Küche vorstellen, nämlich die Schinkenfleckerl. Schinkenfleckerl, ja, das ist quasi das klassische Wiener Beidlgericht, würde ich mal so behaupten. Was brauche ich denn für Schinkenfleckerl oder was genau ist es denn? Zwingend erforderlich für Schinkenfleckerl sind primär mal zwei Zutaten. Auf der einen Seite die Fleckerl, das sind die Nudeln. Und auf der anderen Seite, wie der Name schon vermuten lässt, der Schinken. Der oder die findige Hörerin, der findige Hörer weiß ja von einer alten Folge, das Gabelbissen, dass da auch gerne mal Geselchtes genommen wird. Erinnert euch vielleicht, in der Folge vom Geselchten habe ich euch bereits ein Rezept für gratinierte Schinkenfleckerl präsentiert. Und da haben wir damals Geselchtes verwendet. In Wien verwendet man auch gerne mal eine Variante vom Geselcht, nämlich das Teilsame. Das habe ich euch auch damals in der Folge vorgestellt, weil ich nicht mehr so genau erinnern kann oder damals den Gabelbissen noch nicht gehört hat. Kann ja sein, dass ihr später erst dazu gestoßen seid. Dem lege ich die Folge nahe. Ich verlinke sie euch dann in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Weiters gehört in die klassische Variante der Schinkenfleckerl noch der Schnittlauch. Ja, und bei der Zubereitung kennt man im Grunde zwei Arten davon. Die einfachste Version, die kommt einfach aus der Pfanne, da wird nichts gratiniert. Und die etwas aufwendigere Variante des Rezepts, die kommt aus dem Rohr. In dieser Variante werden sie gratiniert oder auch soufflierte Schinkenfleckerl genannt. Und bei dieser Variante, also bei den gratinierten bzw. soufflierten, wird entweder die Masse mit saurem Schlagobers vermengt oder mit einer Art Bechamel-Soße. Dazu kommt dann meistens auch ein steif geschlagener Eischnee, damit das Ganze eben auch schön locker und souffliert. Und dazu gereicht wird in der Regel eigentlich immer ein Salat. Die genaue Herkunft des Urrezepts ist eigentlich unbekannt. Also man vermutet, dass das Ganze aus dem Böhmischen stammen könnte. Denn in Böhmen kannte man seinerzeit, wir sprechen hier so Zeit 17. bis 18. Jahrhundert, die Nudelart Flecki. Daraus, da greife ich jetzt ein bisschen vor, leitet sich auch der Name dann der Nudeln ab. Und wie wir ja wissen, haben böhmische Köchinnen, böhmische Köche ihr Können nach Wien mitgebracht, an den Hof des Kaisers etc. Und so vermutet man, könnte das Gericht nach Österreich gefunden haben. Aber wirklich konkret kann man es einfach nicht sagen. Fakt ist auf alle Fälle, die wirkliche wienerische Variante, die war ursprünglich eine Art Resteverwertung. Das geht nämlich aus dem Kochbuch Wienerischen Mundkoch heraus. Das ist ein Buch aus dem Jahre 1789. Und darin findet man ein Rezept für Schinkenfleckerl, das unserem heutigen, ich sage einmal, ziemlich nahe kommt. Seinerzeit kam rein gewürfelter Schinken, Weißbrot, was interessanterweise auch Franzbrot genannt wurde. Unter Franzbrot oder Franzbrötchen kennt man ja heutzutage eher was anderes, eine Spezialität, die, wenn ich mich recht entsinne, aus Hamburg kommt, was ein Süßgebäck ist mit viel Zimt und Zucker drin. Kann ich euch übrigens nur wärmstens empfehlen. Also Franzbrötchen sind wirklich was, finde ich, sehr, sehr Gutes. Aber wieder zurück zum Schinkenfleckerl und Nudeln kamen rein. Aus damaligen Schriften kommt nämlich hervor, dass irgendwie immer ein bisschen Schinken übrig geblieben ist und auch ein bisschen Weißbrot in Form von Semmeln. Ja, und das hat man dann einfach vermengt mit Nudeln. und darüber dann jede Menge versprudelte Eier gekippt. Das hat man dann mit Käse bestreut. Und das finde ich auch interessant. In den alten Aufzeichnungen wird hier schon vom Parmigiano, also vom Parmesan gesprochen. Und das Ganze hat man dann rausgebacken. War aber eine für diese Zeit nicht so wirklich übliche Variante. Es wurde zwar schon erwähnt, aber wie gesagt, war nicht so üblich. Denn zu jener Zeit war, müssen wir sagen, eine Art Boom von Pasteten in Wien oder Österreich ausgebrochen. Man primär in Wien. So gab es zum Beispiel in einem Kochbuch 9 Jahre später von einer gewissen Franziska Stocklin, die eben ein Buch im Jahr 1798 herausgebracht hatte, eine andere Variante des Gerichts, die für die Zeit damals typischer war. Nämlich, was hat sie verwendet? Schinken, Rindermark, Eier und Nudeln. Das Ganze, diese Masse, hat sie in Anschluss in eine Auflaufform gegeben, die mit Mürbteig ausgekleidet war. Und das Ganze hat man auch mit Mürbteig wieder verschlossen, sprich man hat eine Pastete gebacken. Und das war eigentlich seinerzeit so State of the Art, das hat man einfach gemacht, weil das zu der Zeit in war, dass man Pasteten gemacht hat. Und erst 1820 kam dann so richtig die uns heute bekannte Variante in die Kochbücher. Erst dann wurde sie mehr oder weniger salonfähig. Und zwar gab es da wieder ein Kochbuch mit dem Namen Was koche ich heute? Und das beschrieb erstmalig eine Variante, die mit einem Überguss aus Rahm und Dotter arbeitete und im Anschluss das Ganze noch mit Käse bestreut und überbacken hat. Da kam dann kein Weißbrot mehr rein, kein Rindermark, nichts. Wirklich nur Nudeln, Schinken, eben der Überguss aus Rahm und Dotter und im Anschluss wurde das mit Käse überbacken. Und das entspricht ja mehr oder weniger auch einer der klassischen Varianten, die man heutzutage so in einem Beisel oder wo auch immer bekommt. Ja, apropos. In der heutigen Zeit gelten eigentlich Schinkenfleckerl eindeutig zum Standardrepertoire eines wirklich klassischen Wiener Beisels. Also wenn ihr da was kennt, was sich klassisch nennt, Nobelbeisel oder so, erinnert euch, ich habe es euch ja einmal schon im Gabelbissen erklärt, um was ein Beisel ist und wie sich die definieren. In den richtigen bekommt ihr das und wo es auch, ich würde mal behaupten, zu 90% immer bekommen werdet, ist in so richtig deftigen Bierlokalen, wie zum Beispiel dem Fischerbräu, dem Siebensteinbräu, dem Psalmbräu, dem 1516 Brewing Company, was fällt mir noch ein, dem Wiedenbräu, dem Mädelbräu, also könntet ihr da jetzt noch stundenlang weiterreden, das erspare ich euch jetzt. Also in solchen Lokalen solltet ihr eigentlich auch immer die Schinkenfleckerl bekommen. Tja, und eine Art von Lokal fühlt sich auch immer, nämlich die Heurigen in Wien, beziehungsweise in der Umgebung von Wien. Nämlich da bei den klassischen Buffets gibt es immer auch Schinkenfleckerl und da kann man die dann in der Regel deckerweise, also in 10 Gramm Schritten kaufen. Da geht man hin und sagt, ich hätte bitte gern Hausnummer 10 Decker Schinkenfleckerl. Die schneiden dann dementsprechend was runter, wiegen es ab und das bezahlt man dann. Mehr kann man leider zu den Schinkenfleckern nicht sagen, denn genaue Ursprünge etc. sind ja leider unbekannt. Und darum habe ich mir gedacht, werden wir wieder mal ein bisschen Warenkunde machen. Und da beschäftigen wir uns im ersten Schritt mit den Fleckerl. Die Fleckerl gehen eigentlich auf italienische Nudeln zurück. Ihr wisst ja, Italien sind ja die Meister der Nudeln, die kennen ja wirklich die kuriosesten Formen und unter anderem kennt man dort auch die Quadretti. Und Quadretti sind nahe Verwandte unserer Fleckerl. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich nur, dass die österreichische Variante, das betrifft generell in Österreich produzierte, der klassische österreichische Nudeln, dass die immer mit Ei zubereitet wird. Italiener würden das nie machen. In italienische Nudeln kommt in der Regel nur Hartweizengrieß und Wasser rein. Niemals Ei. Bei österreichischen Nudeln gehört schon immer ein Ei hinein. Die Fleckerl oder auch die Quadretti zählen übrigens zu den am einfachsten herzustellenden Nudeln, weil das ist wirklich sehr, sehr einfach. Denn im Endeffekt muss man nur den Nudelteig auswalken und dann mit dem Messer kleine Quadrate schneiden. Und das war es dann auch schon. Bekommen tut man sie primär halt die Fleckerl in Österreich. Alternativ kann man eben auch die italienische Variante kaufen, wenn es die im Supermarkt gibt oder im Handel eures Vertrauens, Kreisler oder wo immer ihr gerne hingeht. Wenn es die aber nicht gibt, dann verrate ich euch jetzt mal ein Rezept, wie ihr die Fleckerl ganz einfach und mehr oder weniger schnell selbst zubereiten könnt. Ihr benötigt dafür 2 Eier, 250 Gramm Mehl griffig, und da würde ich wirklich darauf achten, ein griffiges Mehl zu nehmen, einen Esslöffel Wasser, eventuell auch ein bisschen mehr, dazu dann aber später im Rezept noch was, 2 Teelöffel Öl und etwas Salz. Zunächst einmal müssen wir das Mehl auf unsere Arbeitsfläche schütten. Also dann machen wir quasi so einen kleinen Hügel, einen kleinen Berg, also so einen Haufel halt hin, also Mehlhaufel. Und in die Spitze machen wir eine Vertiefung rein, quasi wie ein Vulkan, damit man sich ein bisschen bildlich vorstellen kann. Und in diese Vertiefung geben wir unsere 2 Eier, den Esslöffel Wasser und das Öl hinein. Und dann müssen wir das Ganze zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Das soll man sagen, komplizierteste hier ist dann beim Verkneten, dass man immer darauf Acht geben sollte, dass die Eier nicht auslaufen. Das heißt, dass sie nicht irgendwie am Rand rausrinnen. Die sollten mehr oder weniger im Inneren des Mehls bleiben. Also das Eiklar sollte dann, wenn möglich, nicht rauslaufen. Wenn es passiert, die Nudeln werden auch was, aber besser klappt es, wenn das drinnen bleibt. Es kann durchaus sein, dass der Teig zu hart ist, und da ist es kein Problem, wenn ihr noch ein bisschen Wasser dazu gebt. Achtung, nicht zu viel, lieber ein bisschen weniger, so teelöffelweise einmal, als wenn man gleich einen ganzen Esslöffel oder noch mehr dazu gibt. Gibt man zu viel dazu, ist es auch nicht das Wahre. Dann kompensiert man das Ganze wieder mit noch mehr Mehl, dann funktioniert es aber nicht, weil wieder zu wenig Ei ist, also lieber mal ein bisschen zu wenig, man kann immer noch was dazugeben. Wenn wir dann den schönen Teig haben, dann nehmen wir vor allem wieder, ich sage mal, so eine Art Knödel und geben diesen Frischhaltefolie rein und dann lassen wir es mal eine Stunde im Kühlschrank rasten. Danach kommt der Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche, dann walten wir ihn aus, schön dünn. Ja, und dann muss man einfach mit einem großen Messer nur noch die Fleckerl schneiden und das geht dann eigentlich relativ rasch. Und wenn man die dann hat, lässt man die kurz trocknen und dann muss man sie eigentlich nur mehr in Salzwasser schön bissfest garen lassen. Also ihr seht, im Grunde ist das Rezept wirklich einfach. Es erfordert vielleicht ein bisschen ein Geschick, das muss man schon zugeben, aber in Summe ist es ein nicht allzu aufwendiges Rezept. Neben den Schinkenfleckerl kommen diese Nudeln auch noch bei anderen Gerichten zum Einsatz, zum Beispiel bei den Krautfleckerl oder auch beim Grenadiermarsch. Beides hatten wir auch schon mal im Gabelbissen. Eines war ein Gruß aus der Küche und der Grenadiermarsch eine, soll man sagen, Classic-Folge. In Tschechien sind sie ebenfalls sehr beliebt. Da ist ja auch dann die namensgebende Bezeichnung für unsere Fleckerl, das Flecki aus dem Tschechischen, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Aber auch in Bayern kennt man diese Nudeln. Nur die Bayern verwenden es ein bisschen anders. Denn bei denen sind die Fleckerl primär eine Suppeneinlage. Das wird man in Österreich so in der Regel nicht finden, da werden die eigentlich immer bei einem Gericht genommen. Und eine kleine Warnkunde, ein zweites Thema möchte ich auch noch kurz anreißen, aber wirklich nur kurz, weil da möchte ich gerne mal eine eigene Folge darüber machen, nämlich zum Wiener Beinschinken. Den werden wir uns dann wirklich im Detail in der Schinkenfolge anschauen. Heute möchte ich ihn nur der Form halber erwähnen, damit ihr mal ein bisschen ein Gefühl habt oder wisst, wenn ihr den nicht kennt, was eigentlich ein Wiener Beinschinken ist. Ganz einfach gesagt, es ist Kochpökelware. Was heißt das? Da wird zunächst einmal das Fleisch gesurt. Wir wissen, Suren zum haltbar machen. Danach wieder leicht geräuchert. Ebenfalls eine Methode, das Ganze haltbar zu machen. Und danach gekocht. Nochmals, um das Ganze haltbarer zu machen. Somit Kochpökelware. Der Wiener Beinschinken geht übrigens auf den legendären Prager Schinken zurück und war früher eigentlich der einzige Schinken, den man in Österreich so kaufen konnte. Wenn man heutzutage jetzt im Supermarkt beim Fleisch oder sonst wo nachschaut, was es da an Schinken gibt, also da gibt es ja Produkte in Hülle und Fülle. neben dem klassischen Wiener Beinschinken findet man, was ich zum Beispiel zur Zeit Spargelschinken, man findet Bärlauchschinken, man findet Rosmarinschinken, man findet Honigkrustenschinken, Backofenschinken etc. etc. Damals aber eben zu der Zeit, so 18. bis 19. Jahrhundert, gab es eigentlich nur den Wiener Beinschinken in Wien zu kaufen und das war es dann auch schon wieder. Also da können wir uns eigentlich sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir heutzutage auf so ein Riesenrepertoire an wunderbaren Schinkenkreationen zurückgreifen können. Wobei, unter uns gesagt, bei so manchen Kreationen kann ich persönlich keinen wesentlichen Unterschied schmecken. Zum Beispiel, wenn es Kräuterschinken sind, der Rosmarinschinken schmeckt, finde ich, meistens so wie der Basilikumschinken jetzt so gesagt. Oder beim Spargelschinken schmecke ich auch jetzt nicht sonderlich den Spargel raus. Entweder habe ich eine nicht so feine Zunge, was auch möglich sein kann, oder die Menge an Spargel ist da so gering, dass man den eigentlich nicht rausschmeckt. Ich weiß es nicht, da muss sich jeder selber seine Meinung drüber bilden. Würde ich sagen, nach der ganzen Theorie kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da machen wir natürlich Schinkenfleckerl, aber keine gratinierten, weil das hatten wir ja schon in der geselchten Folge. Ich möchte euch heute eine Art Turboschinkenfleckerl vorstellen. Und für 4 Portionen benötigen wir 250 Gramm Fleckerl. Wer jetzt keine Fleckerl hat oder beziehungsweise keine selbst machen will, dem empfehle ich am besten irgendwelche kleinere Nudeln zu nehmen. Spiralen wären einfach viel zu groß, die Spirale oder Fusilli auch genannt, wenn man sie in der italienischen Variante kauft, wären zu groß. Also ich würde da wirklich eher kleinere nehmen. Was passen könnte, wären die Rosini. Die sind diese Nudeln, die so aussehen wie Reis. Oder schaut einfach, was bei euch so gibt. Achtet einfach darauf, kleine Nudeln sollten sein. Weiters benötigen wir ca. 150 Gramm Schinken oder alternativ auch geselchtes, wenn man möchte. Man kann auch ein bisschen mehr nehmen. Eine Zwiebel. Und jetzt kommt es, 3 Eier oder, und jetzt könnt ihr entscheiden, ein Becher Sauerrahm. Also die Turbenschinkenfleckerl könnt ihr auf 2 Varianten machen. Wie gesagt, entweder mit 3 Eiern oder mit einem Becher Sauerrahm. Weiters benötigen wir noch Schnittlauch, Salz, Pfeffer und etwas Butter bzw. Margarine, je nachdem, was ihr lieber zum Kochen verwendet. Im ersten Schritt müssen wir die Nudeln zunächst einmal bis fürs Kochen und danach, und das finde ich ist ganz wichtig, kalt abschrecken. Würde man das nicht machen, sie nur kurz heiß überbrausen, dann garen die eine Zeit lang weiter und dann habe ich ja ein bisschen, wie man so schön bei uns sagt, botschwache Nudeln. Und wir wollen sie ja durchaus ein bisschen bissfester haben. Darum kalt abschrecken, damit das Garen auch wirklich beendet wird. Wenn wir das haben, oder in der Zwischenzeit, während die Nudeln kochen, können wir uns den Zwiebel widmen. Den schälen wir und schneiden ihn anschließend kleinwürfelig. Ihr erinnert euch vielleicht an den Tipp, den ich euch in der Gabelbissen Basic Folge zum Thema Erdäpfelsalat gegeben habe, wie man das relativ schnell und einfach kleinwürfelig schneiden kann, auch wenn man kein Profikoch ist. Weiß nicht mehr, weiß am besten nachhören. Weiters den Schinken kleinwürfeln. Ja, und wenn wir das alles haben, dann erhitzen wir mal eine Pfanne. Und dann geben wir die Butter oder Margarine rein und lassen die mal schmelzen. Darin dünsten wir dann unseren Zwiebel schön glasig. Bitte darauf Acht geben, dass die wirklich nur glasig gedünstet wird und keine Farbe annimmt, weil die Röstaromen wollen wir in diesem Gericht nicht unbedingt haben. Wenn wir das haben, geben wir den Schinken dazu und braten den mal ein bisschen mit. Da kann es sein, dass die Zwiebel vielleicht ein bisschen Farbe annimmt. Aber wenn man aufpasst und immer wieder umrührt, passiert das auch hier nicht, weil der Schinken soll ja auch an sich keine Farbe annehmen. Wir geben ihn eigentlich nur rein, damit er auch sich aufwärmt. Dann geben wir den Schnittlauch hinzu. Da möchte ich absichtlich jetzt keine Menge nennen und habe es auch bei den Zutaten vorhin nicht genannt, weil das möchte ich eurem persönlichen Geschmack überlassen. Man kann von einem Esslöffel geschnittenen Schnittlauch bis theoretisch unendlich viel reingeben, also das obliegt ganz eurem persönlichen Geschmack oder wie viel ihr einfach zu Hause habt. Auf alle Fälle, wenn der Schnittlauch dabei ist, wird das Ganze mal umgerührt, schön durchmischt. Dann muss man im Endeffekt nur noch die Fleckerl unterheben und ebenfalls leicht noch mitbraten, weil ersten, wir haben sie ja mit kaltem Wasser abgeschreckt. Da haben sie zwar noch eine leichte, wirklich ganz leichte Restwärme, aber es ist zu kalt und darum braten wir die auch kurz mit, damit auch die wieder auf Temperatur kommen. So, und jetzt kommt es ganz darauf an, für was ihr euch entschieden habt. Habt euch für die Eier entschieden, geht ihr wie folgt vor. Diese werden einfach in einem Gefäß verquirlt und im Anschluss über die Nudeln, Schinken und Schnittlauchgemisch über das Ganze drüber geleert. Und dann unter ständigen Rühren wird das Ganze zum Stocken gebracht. Und dann kann es serviert werden. Habt ihr euch aber für den Sauerrahm entschieden, müsst ihr diesen zunächst schön glatt rühren. Ist ja meistens ein bisschen stichfest, einfach mit einem kleinen Kaffeelöffel drinnen verrühren, damit er schön glatt wird. Und das Ganze leeren wir dann über unsere Nudeln und Schinken drüber, verrühren das nochmal durch und dann warten wir so lange, bis unser Sauerrahm ganz leicht zu köcheln beginnt und dann nehmen wir es auch schon vom Herd. Ja, im Endeffekt beide Varianten dann last but not least mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und fertig sind eure Turbo-Schinkenfleckerl. Wer lieber die Gratinierten machen möchte, ich verlinke euch das Rezept, weil das habe ich seinerzeit, als ich noch primär Blogger war und kein Podcaster, habe ich in meinem Blog geschrieben auf gabelbissen.at. Das verlinke ich euch rein, da könnt ihr die dann auch nochmal machen. Und wer es gerne ein bisschen erklärt haben möchte, der hört am besten, wie schon erwähnt, die Gesellschaftenfolge an. Da erkläre ich dann das Rezept nochmal im Detail. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ihr wisst, wenn es Fragen zu den Schinkenfleckern, zu den Nudeln, was auch immer gibt, dann bitte immer nur her damit. Ich freue mich über jede Anfrage und es ist meine Ehre, wenn ich euch weiterhelfen kann. Dann bleibt mir jetzt nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.